Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. 1968. Das Jahr der weltweiten Studentenproteste. Und auch in der Popmusik tat sich ein Graben auf. Hier die gängigen Schlager von Heintje, dort die Rockmusik mit den Beatles und den Rolling Stones. Wir. 1968 ist keine x-beliebige Jahreszahl. Damals ging es drunter und drüber in so ziemlich allen gesellschaftlichen Bereichen der westlichen Welt. Auch in der Musik. Wenn bei Capri. Die Songs und Schlager dieses Jahres bilden die Spaltung ab, die 1968 herrschte zwischen Alt und Jung, zwischen Tradition und Moderne. Das Jahr 1968, eine Chiffre für eine Zeitenwende. Es steht für das Aufkommen eines ungezwungenen Lebensstils, für lange Haare und die Suche nach dem authentischen Selbst. Unterordnung war out. Die junge Generation fand sie spießig, reaktionär. Die Jüngeren kritisierten das Establishment und die etablierten Obrigkeiten, den ältlichen Chauvinismus der gesellschaftlichen Eliten. Ein tiefgreifender Generationenkonflikt. Die ältere Generation hatte den Zweiten Weltkrieg überlebt. Das Wirtschaftswunder brachte Wohlstand und Vollbeschäftigung. Nach all den furchtbaren Ereignissen wollte man vor allem Ruhe und das Erreichte genießen. Doch die Jugend stellte die Konventionen und Werte ihrer Eltern in Frage, waren sie doch in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen. Bereits seit Mitte der 60er Jahre waren Schlager- und Protestsongs zur Projektionsfläche für Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen geworden. Die Musik der Protest- und Bürgerrechtsbewegung aus den Vereinigten Staaten hatte auch in Westeuropa Einzug gehalten. The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. Das passierte um 68 herum. Der Journalist Daniel Gesche. Wenn man beispielsweise bedenkt, dass dieser legendäre Summer of Love, von dem man ja immer redet, die Hippie-Bewegung und was damit zusammenhängt, 67 war oder Woodstock 69 erst war, dann könnte man ja sagen, natürlich ist es hier und da vielleicht sogar ungerecht, das alles zu fokussieren auf 68. Aber politisch und kulturell hat sich dann 68 doch so viel abgespielt, dass man immer das so ein Stück weit auch als ein Sammelbecken nimmt dieses Jahr, unter dem man dann alles abhandelt. Aber richtigerweise muss man von der Entwicklung der frühen 60er Jahre sprechen. Ende der 50er, frühe 60er und dann geht das ja auch noch bis in die anfangenden 70er hinein, also das mit Sicherheit. Falscher Alarm oder kein Grund zur Panik. Das Liedgut für die schweigende Mehrheit. Freddie Quinn und der deutsche Schlager. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Hause. Zwischen den Jahren 1956 und 1966 war Freddie Quinn der unumstrittene Held der bundesdeutschen Hitparaden, ein Megastar der damaligen Schlagerbranche und ein Produkt der Musikindustrie. Seine Lieder schrieb Freddie nicht selbst, er interpretierte Texte, die für ihn gefertigt worden waren. Mit vertrauenerweckender Stimme sang er vom einsamen Abenteurer, vom Seemann, der nirgendwo zu Hause ist, und vom wackeren Soldaten. Althergebrachte Klischees von Männlichkeit. 100 Mann und ein Befehl. 1966 nahm Freddie Quinn ein Lied auf, in dem er sich zum Sprachrohr der Konservativen machte. Titel dieses rechten Protestsongs: Wir. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. Wir. pathetischer Protest von rechts. Das war für den westdeutschen Schlager der Nachkriegszeit untypisch. Bis dato hatten sich Unterhaltungskünstler betont unpolitisch gegeben. Symptomatisch war das Verklären harmloser Urlaubsidyllen. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht, wir. Schlagersänger Freddy Quinn bezog im Text von Wir jedoch klar Stellung gegen aufbegehrende Jugendliche. Ein Engagement, das nicht ankam. Daniel Gesche. Es ist natürlich ein Irrtum, wenn viele immer denken, 68, das war eine Kontroverse, nur alt gegen jung, also die Erwachsenen, die Elterngeneration, die Schlager gehört hat und die junge Generation, die die neue Beatmusik gehört hat. Das stimmt so nicht, denn es gab genug junge Volksschüler, die aber kein Englisch zum Beispiel konnten und sich der deutschen Schlagermusik verschrieben haben. Auch in den Zeiten, wo 68 schon die Rolling Stones und die Beatles natürlich die Revolution eingeläutet hatten. Also da muss man immer ein bisschen auch darauf achten. Der Lehrling hat damals noch kein Englisch gelernt. Englisch hast du im Gymnasium gelernt. Realschulen fingen damals gerade an. Es war ein stark abgetrennter Sektor in der Gesellschaft. Und das spiegelt so ein bisschen eben wieder diese Trennung zwischen auch den Studenten und dem Rest der bundesdeutschen Bevölkerung. Jahre später gab Freddy Quinn zu Protokoll, dass er von seinem Produzenten dazu genötigt worden war, diesen Titel einzusingen. Danach landete er keinen Nummer-1-Hit mehr. Die angelsächsischen Rockbands dagegen beschäftigten sich mit Themen, die junge Leute umtrieben. Probealarm. Pop und Politik. Beatles und Rolling Stones sorgen für den Soundtrack des neuen Lebensgefühls. Die Beatles hatten 1967 das Konzeptalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band veröffentlicht. Ein symphonisches Meisterwerk der modernen Popmusik. Das Frühjahr 1968 verbrachten die Fab Four in Indien mit Meditieren und Songschreiben. Nach der Rückkehr nahmen sie das White Album auf, ein Doppelalbum mit den politischsten Songs der Beatles. In der Gitarrenballade Blackbird etwa kommentierte Paul McCartney den Zustand der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung nach der Ermordung von Martin Luther King. Amsel, die in tiefster Nacht singt. Selbst wenn deine Flügel gebrochen sind, lern wieder zu fliegen. Und John Lennon äußerte sich zur Gewaltfrage. Wenn ihr über Gewalt und Zerstörung redet, dann könnt ihr nicht mit mir rechnen. Einige Monate später, bei der LP-Fassung dieses pazifistischen Liedes, wurden leise Zweifel an der gewaltfreien Kommunikation angemeldet. Aber wenn es um Zerstörung geht, dann bin ich mir unsicher. Mal out, mal in. So heißt es sinngemäß. Die Rolling Stones, die ewigen Rivalen der Beatles, mussten nachlegen. Auch wenn die Stones in einem ihrer größten Hits bereits das Unbehagen an der Konsumgesellschaft artikuliert hatten. Was kann ein armer Junge nur tun, außer in einer Rock'n'Roll-Band zu singen? Denn im verschlafenen London ist halt kein Platz für einen Street-Fighting-Man. Ein einziges Mal hatte sich Stones-Sänger Mick Jagger 1968 an den Studentenprotesten in London beteiligt. Im Liedtext von Street-Fighting-Man betrieb er eine künstlerische Standortbestimmung. Die als Swing in London gefeierte Hauptstadt wurde hier zum verschnarchten Kaff. Implizit erklärte Jagger die Rockmusik zur per se treibenden politischen Kraft. Mit solchen Statements und Songs wie Jumpin' Jack Flash und Sympathy for the Devil wurden die bösen Buben des Rock zur Lieblingsband der neuen Linken und der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Pop- und Rockstars, die sich politisch äußern. Es ist seit Songs wie Revolution und Street Fighting Man normal. Seit 1968 eben. Ja, es wird sogar erwartet, dass sie ihr politisches Umfeld, den Zeitgeist, den Liedern oder zumindest in Interviews reflektieren. In der Bundesrepublik standen derweil Künstler auf der Bühne, die sich betont unpolitisch gaben. Alles unter Kontrolle. Die Stimme der Musikindustrie. Kinderstar Heintje wird zum Goldjungen. 1968 war sein Jahr. Dreimal stürmten Lieder von Heintje an die Spitze der deutschen Hitparaden. Der damals 13-Jährige sang Lieder, die ihm auf den Leib, respektive für seine Stimmbänder, geschrieben wurden. Heintje war der Gegenentwurf zum Angry Young Man, dem zornigen jungen Mann, der durch Gesellschaftskritik und rüpelhaftes Benehmen auffiel. Sängerknabe Heintje weckte vor allem Beschützer- und Mutterinstinkte. Den Erfolg des artigen Kinderstars steigerten auch Filmrollen als Lausbub und Waisenkind. In den Vereinigten Staaten lieferte dagegen die Country-Musik bereits politische Statements ab. Hello, I'm Johnny Cash. Alarmstufe 1. Outlaw Country und Black Power. Johnny Cash und James Brown nutzen Konzertauftritte für Ungewöhnliches. Seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. Im Januar 1968 trat Country-Sänger Johnny Cash im Folsom Prison auf, einem kalifornischen Gefängnis für männliche Sträflinge. Can I have a drink of water? Last time I was here I had a drink of water. And I don't know what the hell it run off of. I think it must have run off of Luther's boots. Johnny Cash mokierte sich über die schlechte Qualität des Leitungswassers im Gefängnis. Is that water? Der Songschreiber war wegen Drogenkonsums selbst bereits mehrmals inhaftiert gewesen. Der Man in Black, wie ihn seine Fans nannten, fühlte sich solidarisch mit den Insassen. Diese wiederum akzeptierten den schwarzgewandeten Künstler als einen der ihren. Das Album Live in Folsom Prison wurde ein Erfolg. Es verkaufte sich über 6 Millionen Mal. Cashs Wertschätzung für Inhaftierte, sein Interesse für Menschen am Rande der Gesellschaft ist typisch für die 60er Jahre. In Kunst, Film und Theater ging es nun immer öfter um die Probleme von Minderheiten und Randexistenzen. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Hunderttausende waren seinem Traum gefolgt. Martin Luther King Jr., der wortgewaltige Pastor, hatte die Gleichberechtigung der Afroamerikaner gefordert. Mit Erfolg hatte er zum zivilen Ungehorsam aufgerufen, zum friedlichen Protest gegen die Rassentrennung. Als ein weißer Rassist den Bürgerrechtler Martin Luther King am 4. April 1968 in Memphis erschoss, kam es zu schweren Unruhen und gewalttätigen Ausschreitungen. Um weiteres Blutvergießen zu verhindern, entschied sich die Stadtverwaltung von Boston, einen Tag nach dem Attentat, die energiegeladene Show von James Brown im Fernsehen zu übertragen. Der Großteil der Afroamerikaner würde, so das Kalkül, zu Hause bleiben, um die Übertragung anzusehen. James Brown hatte im Alleingang die Gospelmusik säkularisiert und den Rhythm and Blues, die Tanzmusik der Schwarzen, revolutioniert. Der Sänger aus dem Süden der USA inszenierte sich als wilder, aufbrausender Künstler des schwarzen Amerika. Das hatte nichts mehr mit der Melancholie des Blues zu tun. Browns Musik bestand zu 100% aus ungebremster Vitalität. Kein Wunder, dass die stark rhythmisierten Stücke bei jungen Afroamerikanern besonders gut ankamen. Im August 1968 veröffentlichte der Soul Brother Number One, wie er sich nannte, eine Single, die seine Erfahrungen zu reflektieren schien. Sagt es laut. Say it louder. Wir sind schwarz und stolz drauf. Der Song wurde zur Hymne der aufkeimenden Black Power Bewegung. In der Bundesrepublik war Browns Musik allerdings ein Geheimtipp. Hier gab es andere Bühnenkünstler, die für Coolness sorgten. Sicherheitscheck zwischen Protest und Tabubruch. Es gibt auch anspruchsvolle Unterhaltung. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen. Selbstbewusst waren die Auftritte von Hildegard Knef. Die Knef, wie sie ehrfurchtsvoll genannt wurde, war eine Diva, eine Ausnahmeerscheinung der deutschen Unterhaltungsbranche. Als Schauspielerin hatte sie 1950 mit dem Film »Die Sünderin« für einen Skandal gesorgt. In den 60er Jahren verlegte sich die Künstlerin vor allem auf ihre rauchige Stimme. Für mich soll's rote Rosen regnen. Die Knef, damals eine reife Frau von über 40 Jahren, stand für die sogenannte anspruchsvolle Unterhaltung. Gerade dieses Lied, für mich soll es rote Rosen regnen, aus dem Jahr 68, wenn man sich da den Text genauer anschaut, dann muss man ja sagen, das ist schon ein sehr spezielles Lied, sehr aufgeklärt, sehr kritisch, hat sich mit dem Zeitgeist beschäftigt. Das richtet sich schon eher an ein städtisches Publikum, ein gebildeteres Publikum, an ein Publikum, das wesentlich aufgeklärter war als die Fans von Roy Black, von Heinche, die wirklich nur, wie jemand mal geschrieben hat, die Lücken sozusagen, die vielleicht zwischen den Gesellschaftsschichten existierten, zuträufelten mit diesem süßen Schlager. Und das war zweifelsfrei nicht das Publikum von Hildegard Knef. Und bis zum Schluss, auch bis ins hohe Alter, war Hildegard Knef ja doch eine sehr unangepasste, sehr eigenständige Frau, die gesagt hat, was sie gedacht hat. Und ich glaube, das haben auch junge Leute Hildegard Knef durchaus hoch angerechnet. Probealarm. Krautrock und Teutonic Sounds. Amondyl, Tangerine Dream, Can und Kraftwerk gehen andere Wege. Auch in der Beat- bzw. Rockmusik tat sich etwas in Westdeutschland. In München gingen 1967 Gruppen wie Amondyl an den Start. Eine Band, die sich aus Freigeistern und ehemaligen Kunststudenten zusammensetzte, aus Leuten, die für den Geist von 1968 standen. Die Mitglieder von Amondyl waren vor allem eins, dagegen. Gegen das Altbekannte, gegen den Nationalismus, gegen die da oben. Ein Instrument zu beherrschen war nicht unbedingt nötig. Schreien, trommeln, hämmern oder stampfen, egal, einfach drauf losspielen, lautete die Do-it-yourself-Devise. Typisch 1968 also. Anfangs lebte man in einer Kommune, einer Lebensform, die später als WG, als Wohngemeinschaft mehrheitsfähig werden sollte. Und weil Anarchie und Spontanität immer schon spannender waren als hohle Konvention, genossen Amondyl schnell Kultstatus. Witzige Songtitel wie Collapsing Singvögel rückwärts, Phallus Dei oder Mama Dyl und ihre Sauerkrautband spielt auf, trugen das ihrige dazu bei. Amondyl wurden zu Studentenprotesten und Happenings in den besetzten Kunstakademien eingeladen. Mit Antimusik, lärmigen Improvisationen sorgte das Kollektiv anfangs für den Soundtrack einer Generation im Aufbruch. Gruppen wie Amondyl 2, Can oder Kraftwerk aus dem Kölner bzw. dem Düsseldorfer Raum sowie Tangerine Dream aus Berlin gingen neue Wege. Den jungen deutschen Musikern, die mit anti-autoritären Ideen liebäugelten, war klar, dass es sich nicht lohnte, Gattungen wie Blues, Gospel und Folkrock zu kopieren oder sich auf die Vorgaben der Musikindustrie zu verlassen. All das konnten Angloamerikaner besser. Was sie nicht konnten oder kannten, war Krautrock. Was Was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied war, die hatten eine totale Kontrolle über ihre Produktionsapparaturen, also Can, Tangerine Dream, Kraftwerk. Die hatten von der Entstehung, von der Aufnahme bis dann auch zur Vermarktung alles selber in der Hand. Sie hatten eigene Studios, sie waren also nicht professionellen Produzenten ausgesetzt. Sie konnten von der Komposition, dem Arrangement bis zum fertigen Schallplattenprodukt ihre eigenen ästhetischen Maßstäbe durchsetzen. Und das war, glaube ich, eine Pionierleistung. Krautrock, wie englische Kritiker das Phänomen leicht spöttisch nannten, war zumeist Musik made in Germany. Meist ohne Worte und ohne Vorbild. Das wahre Leben im Falschen? Deutscher Schlager und moderner Pop. Freddie Quinn und Amon Düll, Heintje und die Rolling Stones, Hildegard Knef und James Brown. Das Musikjahr 1968 spiegelte die Bandbreite gesellschaftlicher Entwicklungen wider, die sowohl das Jahr als auch die Dekade durchzogen. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Johnny Cash erreichte ein neues Publikum, das sich für Außenseiter interessierte. Deal you all my life, if I hadn't a shot, oh dear. James Brown behielt seine einzigartige Position als Neuerer bis Mitte der 70er Jahre. Teile seiner Stücke bildeten die Grundlage für unzählige Hip-Hop-Tracks. Die Songs, die die Beatles, die Stones sowie unzählige andere Bands und Künstler schufen, sind heute Klassiker. Es sind Lieder, in denen die Sounds genauso viel erzählen wie der Liedtext. Sie sind bis heute prägend. Sie stellen die erfolgreichste, meist konsumierte Form der Popmusik dar. So ist es immer noch in der modernen Rock- wie in der Popmusik. Selbst die Künstler unserer Tage lassen sich nach wie vor leiten von den Prinzipien, die rund um das Schicksalsjahr 1968 sowie zu Beginn der 70er entdeckt wurden. Viel Besseres, so viel steht fest, ist bisher noch nicht erfunden worden. Sie hörten die Musik von 68, von Amon Düll bis Heintje. Ein Feature von Markus Meyer, der auch Regie führte. Es sprachen Julia Fischer, Rainer Buck und Heinz Peter. Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Petra Herrmann. Ein Podcast von Radio Wissen.